Zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete fand am 11. Juli im Freilichttheater des Jugendparks in Pyongyang eine festliche Veranstaltung der jungen Avantgardisten statt. Daran nahmen teil der Abteilungsleiter des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Lee Il-hwan, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes, die Jugendlichen und Studenten. Die Redner hoben hervor, alle Jugendavantgardisten des Landes seien von hoher Würde und großem Stolz darauf erfüllt, die würdevollen Herren des in der Welt einmaligen jugendstarken Landes zu sein, das die Atom- und die H-Bombe und die interkontinentale ballistische Rakete besitze. Alle Jugendlichen sollten die Führung der Sungun-Revolution durch Kim Jong-un treu unterstützen, die souveräne Würde und den starken Geist des starken Landes von Paektusan vor aller Welt demonstrieren und in allen Bereichen des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates die Mythen von der heroischen Jugend, die die Welt in Erstaunen setzen, seelenweise und hintereinander schaffen.